Laut Meldungen aus Südkorea kamen die Beweismaterialien für die Amtsmissbrauch-Korruption der Präsidentin Bakone ans Licht. Im Taschenbuch von Ex-Chefsekretär für politische Koordination des Blauen Hauses An Jong-bom, einem wichtigen Mann diesmaliger Skandalaffäre, sollen die Materialien notiert sein, die die Verbrechen der Präsidentin Bakone als wirkliche Täterin der Skandalaffäre enthüllen.